Kapitel 8. Das machte Geschichte. Modul 3. Übung 6. Sie hören ein Rundfunkinterview. Dazu sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören dieses Interview nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aufgaben 1 bis 10 richtig oder falsch sind. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 10. Sie haben dazu 60 Sekunden Zeit. Guten Tag und herzlich willkommen hier bei Zu Gast im Studio. Heute möchten wir Ihnen ein ganz besonderes Ausflugsziel vorstellen, das Mozarthaus in Wien. Hierzu begrüße ich bei mir im Studio Frau Angelika Bergmann. Die Münchnerin studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Sie ist Touristenführerin in Wien und hat sich vor allem auf Sehenswürdigkeiten rund um den berühmten Komponisten Mozart spezialisiert. Hallo Frau Bergmann. Guten Tag. Frau Bergmann, vielleicht erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz, was ist denn das Mozarthaus in Wien? Das Mozarthaus ist ein ganz wunderbares Haus mitten in der Stadt, gleich in der Nähe des Doms. Hier finden Sie viele Informationen rund um Wolfgang Amadeus Mozart. Ich habe gehört, dass er eigentlich anders hieß. Ja, sein Taufname war Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Aber das konnte sich schon damals niemand merken. Deswegen bleiben wir bei dem Namen, unter dem er berühmt ist. Das beruhigt mich. Mozart hat ja in seiner Wiener Zeit in insgesamt 14 verschiedenen Wohnungen gewohnt. Hat er denn wirklich selber in diesem Haus gelebt? Oh ja, Mozart hat mit seiner Familie in diesem Bürgerhaus aus dem 17. Jahrhundert von 1784 bis 1787 gelebt. Gestorben ist er dann 1791, mit nur 35 Jahren, in einer deutlich bescheideneren Wohnung. Können Sie das Mozarthaus ein bisschen beschreiben? Es war schon immer ein herrschaftliches Haus in bester Lage. Die Wohnung in diesem Haus war eine repräsentative Wohnung. Mozart wusste zu leben und er gab dafür viel Geld aus. Diese Wohnung war die größte, vornehmste und teuerste Wohnung, die Mozart jemals bewohnt hat. Ich dachte immer, Mozart hätte zu Lebzeiten nie viel verdient und sei sehr arm gestorben. Ja, das denken viele. Tatsache ist jedoch, dass Mozart ein für damalige Zeiten hohes Einkommen hatte. Aber er hatte auch einen sehr teuren Lebensstil, deswegen hatte er oft Schulden und starb dann tatsächlich als armer Mann. Kann man denn im Mozarthaus die Wohnung, in der Mozart damals wohnte, besichtigen? Ja, das Museum erstreckt sich über 3 Teile. Die historische Mozart-Wohnung im ersten Stock ist das Herzstück des Hauses. Es ist die einzige noch erhaltene Wiener Wohnung, in der Mozart einmal gewohnt hat. Hier können die Besucher das Leben des Musikgenies hautnah nacherleben. Mit Bildern, Dokumenten, Möbeln und anderen Gegenständen aus seiner Zeit. Das klingt interessant. Kann man denn alle Zimmer der damaligen Wohnung besichtigen? Ja, Sie können alle Zimmer und auch die Küche besichtigen. Und was sind die beiden anderen Teile des Museums? Im zweiten Stock geht es um Mozarts Musik, die Musik seiner Zeit und seine Musikerkollegen. Er hatte in dieser Wohnung auch viele seiner bekannten Opern und Musikstücke komponiert. Die Besucher können auch eine multimediale Theaterinstallation zur Zauberflöte bewundern. Die ist wirklich sehenswert. Und was ist im dritten Stockwerk? Hier geht es um die Stadt Wien und das persönliche und gesellschaftliche Leben Mozarts in dieser Stadt. Außerdem werden zum Beispiel alle Wiener Wohnorte Mozarts gezeigt. Und natürlich gibt es viele Informationen zum politischen und gesellschaftlichen Leben im damaligen Wien. Das klingt wirklich interessant und ich habe schon richtig Lust bekommen, nach Wien zu fahren. Jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann reden wir noch über das Musik- und Veranstaltungsprogramm im Mozarthaus. Nächste Woche gibt es beispielsweise einen Klavierabend im Bösendorfer Saal im Keller des Hauses.